بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Wir beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Heute, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit dem 47. Unterricht. Und das Thema heute lautet Rasb. Rasb, liebe Geschwister, bedeutet sprachlich und gesetzlich die gewaltsame, widerrechtliche Wegnahme von Immobilien, Mobilien oder einer Person, einer anderen Person. Die gewaltsame, widerrechtliche Wegnahme von Mobilien oder Mobilien einer anderen Person. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dies zu einer Prüfung für die Menschen gemacht, dass sie sich gegenseitig auf die Probe stellen. Das gehört zur Mashi'a al-Qadariyya von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagte, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Und wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht, um festzustellen, ob ihr standhaft seid. Und dein Herr sieht sehr wohl alles. Insofern prüft Allah azza wa jalla die Starken durch die Armen und die Armen durch die, Entschuldigung, die Schwachen durch die Starken und die Starken durch die Schwachen und die Reichen durch die Armen und die Armen durch die Reichen. All dies gehört zur Prüfung, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auferlegt. Wir haben in diesem Zusammenhang bestimmte Begriffe. Wir haben einmal diese Entnahme, die wir als oder die widerrechtliche Entnahme, die wir Rasb nennen. Dann haben wir die Person, die das durchführt, das ist der Rasib. Dann haben wir das Objekt, das genommen worden ist. Ja? Das ist das Marsub. Das Marsub. Und diese Art von Rasb oder den Rasb, wir teilen ihn in zwei verschiedene Arten ein. Es gibt den wirklichen und den gesetzlichen. Al-Haqiqi und Al-Hukmi. Haqiqi wäre, jemand dringt ins Haus einer anderen Person ein, wirft ihn hinaus und gewährt ihm jetzt keinen Zugang mehr. Ja? Und das nimmt das praktisch in seinen Gewahrsam, in seinen Besitz, widerrechtlich natürlich. Das wäre ein wirklicher Rasb. Hukmi, also das heißt gesetzlich, das heißt genauso ein Rasb, nur ist kein, nicht ein tatsächlicher, also im wahrsten Sinne des Wortes Rasb, ist, wenn man jemandem droht, sein Haus zu betreten. Und sagt, wenn du dein Haus noch einmal betrittst, dann mache ich mit dir das und das. Insofern ist das auch eine Form von Rasb, nicht wirklich, aber gesetzlich und erhält praktisch die gleiche Regelung. Wir haben ja gesagt, es geht um die widerrechtliche Entnahme des Eigentums einer anderen Person. Also muss es also um das Eigentum einer Person gehen. Es kann also nicht um etwas gehen, was niemandem gehört, wie zum Beispiel wild wachsende Pflanzen, frei wachsende Bäume, all dies. Ebenfalls Rasb ist gewaltsam. Das heißt also, es geschieht offensichtlich, ja, und nicht insgeheim versteckt. Es ist nicht so, dass jemand etwas wegnimmt, ohne dass ein anderer was davon mitbekommt. Das wäre eine Form von Diebstahl im islamischen Sinne, nämlich die Sariqa. Der Unterschied zwischen der Sariqa und Rasb ist eben, dass das eine gewaltsam offensichtlich und das andere versteckt und insgeheim und ohne Gewalt stattfindet. Bei Rasb geht es immer darum, dass man etwas auch zu Unrecht wegnimmt, wie die Definition auch besagt. Nimmt jemand etwas offensichtlich gewaltsam von einer Person zu Recht weg, wie zum Beispiel ein Richter, der das Eigentum eines Verschuldeten verkauft, um seine Schulden zu begleichen. In diesem Fall ist es keine Form von Rasb. Wie lautet das gesetzliche Urteil, Al-Hukm Al-Shar'i über Al-Rasb? Das gesetzliche Urteil ist Haram. Darüber sind sich die Ulama einig. Und es gehört sogar zu den großen Sünden, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, O, die ihr glaubt, zerrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf, es sei denn, dass es sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Und Rasb ist nichts anderes als eine Art, den Besitz anderer zu Unrecht aufzuzehren. Auch der Prophet a.s.w. sagt in seiner berühmten Predigt, er sagte, euer Blut und euer Vermögen sind euch so verboten wie die Heiligkeit diesen euren Tages in diesem Monat an diesem Ort. Und wie wir sehen, schützt der Islam die Würde der Menschen. Und deswegen ist es auch verboten, über die Menschen, und das ist eine Form der Verletzung der Würde. Und wenn dies sogar durch die Riebe geschieht, dann erst recht durch den Rasb. Und in diesem Zusammenhang sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man zalama qida shibrin min al-ard, tuwiqahu min sab'i aradin. Wer auch nur eine handbreite großes Stück Land zu Unrecht genommen hat, der wird damit aus 7 Erden umschlungen sein. Und eine Regel lautet: Wenn Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam wegen einer Sünde eine Strafe androhen, so in diesseits oder auch im Jenseits, dann gilt das als eine der großen Sünden, Gott bewahre. Und dass ihm diese gestohlene oder zu Unrecht enteignete Erde 7-fach um den Hals geschlungen wird, ist keine Metaphorik, sondern das ist wirklich der Fall. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem imstande. Und er sagte auch über den Kafir in der Hölle, er sagte: Dirsul Kafir, au Nabul Kafir, mithlu Uhud, wa ghiladu jildihi, masiratu thalath. Der Backenzahn oder der Eckzahn eines Ungläubigen wird in der Hölle so groß sein wie der Berg Uhud und die Breite seiner Haut wie eine Strecke von 3 Tagen. Und das bedeutet, dass eben der Mensch, Gott bewahre, in der Hölle vergrößert wird, damit er noch mehr Strafe kosten kann. Denn je größer die Haut, desto mehr Möglichkeit, desto größer ist die Fläche, an die man bestraft wird, möge Allah uns davor schützen und bewahren. Auch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in anderen Berichten: Inna ghilad jild al-kafir 42 dhira'a wa inna dirsahu mithl Uhud wa inna majlisahu min Jahannam kama bayna Makkah wal Madina. Die Dicke der Haut des Ungläubigen wird 42 Ellen breit sein, sein Backenzahn wie der Berg Uhud und sein Sitzplatz in der Hölle so groß wie zwischen Makkah und Medina. Zu den Regeln oder zu den Angelegenheiten, die im Thema Al-Ghasb von Bedeutung sind, ist die Verantwortlichkeit. Ist der Ghasib ein Amin oder ein Damin? Selbstverständlich ist er ein Damin. Er bürgt also für das Maghsub, für das, was er zu Unrecht enteignet hat. Al-Hasan berichtet über Samura, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wer etwas nimmt, ist dafür verantwortlich, bis er es zurückgegeben hat. Al-Yadi ma akhadat hatta tuaddi. Und insofern, wenn jemand also ein Feld, ein bebautes Feld von einem Bauern zu Unrecht genommen hat und ihm dazu keinen Zugang mehr gewährt und es selbst praktisch bebaut und verwendet und es kommt ein Sturm, der diese Ernte zerstört, bürgt er für das Gesamte, was zerstört worden ist. Wenn das Feld also vorher einen Wert von 100.000 Euro hatte und nach der Zerstörung nur noch 60.000, muss er das Feld zurückgeben und die Differenz von 40.000 Euro bezahlen. Wenn wir also sagen, er ist Dhamin, dann bürgt er, egal ob er fahrlässig war oder ob er nicht fahrlässig gehandelt hat. Und das entnehmen wir aus dem folgenden Hadith von Yazid ibn Sa'id. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wa la jaddan. Man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Man soll auf keinen Fall eine Sache seines Bruders aus Spaß wegnehmen und auch nicht ernsthaft. Wer einen Stock seines Bruders genommen hat, soll ihn ihm zurückgeben. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, dass er diesen Stock ihm zurückgeben muss. Und das bedeutet voll und ganz. Also bürgt er dafür, dass er es genommen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht, ob es zerstört worden ist oder ob es anders oder ob es noch vorhanden ist. Er hat es ihm zurückzugeben. Wenn nicht, dann muss er eben einen Ersatz zurückgeben. Und wenn nicht, muss er eben den Wert davon zurückgeben, damit er diesen Hadith erfüllen kann. Das bedeutet, er ist Damin. Eine weitere Angelegenheit ist, was sich aus dem Rasb ergibt, der Rasib, der ist ja praktisch Besitzer, ja, nicht Eigentümer, weil das hat er zu Unrecht genommen, aber er ist ja Besitzer, tatsächlicher Besitzer in diesem Moment, von dem Maghsub. Und während dieser Zeit, das heißt während des Rasb, gilt er als Musta'jir. quasi als Mieter. Ja, und das bedeutet, er muss nach einigen Gelehrten diesen Fall Ujra bezahlen. Daraufhin weisen die Textbeweise hin, denn in dieser Zeit hat der Eigentümer, das heißt der eigentliche Besitzer, ja, der Eigentümer hat keinen Zugriff auf den Nutzen, auf die Manfa'a dieses Objektes. Und wenn er es vermieten wollen würde, könnte er dafür Geld bekommen. Kann aber nicht, dazu kommt er zu einem Schaden. Deswegen, wenn wir davon ausgehen, dass jemand ein Haus besitzt, ein Auto besitzt, diese Sachen, die sind wertvoll, sie kann man vermieten. Und dafür wird er entschädigt, indem der Rasib als Musta'jir gewertet wird, im Sinne von, dass er Ujra zahlen muss. Damit der Rasib aus diesem Rasb rauskommt, muss er das Objekt an die Stelle zurückbringen, an die er es, von der er es genommen hat. Das ist gerecht. Es könnte sein, natürlich, dass es dass dieser Transport vielleicht mittlerweile teurer ist, an die Stelle also zurückzubringen, von dem er den Masrub genommen hat, als ihm ein gleiches vor Ort neu zu kaufen. Wenn der Eigentümer damit einverstanden ist, ist das in Ordnung, dann ist es eine Form von Sulh. Aber ansonsten hat er die Pflicht ist eigentlich, an die Stelle zurückzubringen, von der er es genommen hat. Das heißt, sollte der Eigentümer nicht damit einverstanden sein, dann muss er dafür aufkommen, muss der Rasib dafür aufkommen. Und wenn wir von Sulh sprechen, dann ist es eine Form von ein Austausch von Gütern. Und wenn es sich um einen Austausch von Gütern handelt, ist es wiederum eine Form von Bay'. Und wenn es sich um Bay' handelt, dann kann es auch hier zum Zins kommen. Deswegen müssen die Zinsregeln eingehalten werden. Beispiel, einer Frau wurde Gold entwendet durch Rasb und der Rasib möchte ihr jetzt gleiches Gold am Ort, an dem der Rasb stattgefunden hat, kaufen. Das ist möglich, wenn es hier nicht zu einer Ratenzahlung kommt, denn dann käme es zum Nasi'a Riba. Das heißt, wenn er ihr 1 Kilogramm durch Rasb genommen hat und ihr dann vor Ort 1 Kilo auch dann wieder aushändigt, dann ist die Sache in Ordnung. Aber wenn er ihr sagt, ich händige dir jetzt ein Viertel aus und morgen ein zweites Viertel, ein drittes Viertel und ein viertes Viertel, das wäre eine Form von Nasi'a Riba und Haram, weil der Austausch von Gold gegen Gold unterliegt den Riba-Regeln. Wir haben ja gesagt, dass der Rasib bürgt, ein Damen ist für das, was er genommen hat, für das Machsub. Allerdings geht es natürlich darum, dass die Sachen auch keinen Wert im islamischen Sinne haben. Und deswegen, wenn wir uns zum Beispiel andere Fälle anschauen, wie zum Beispiel den Alkohol. Der Alkohol hat im islamischen Gesetz keinen Wert. Und deswegen sollte jemand Rasb machen mit Alkohol, dann gilt das islamisch gesehen nicht als Rasb. Wenn also Alkohol entwendet wird, dann handelt es sich nicht um Rasb, wobei manche Gelehrte hier unterscheiden, ob es Muslime waren oder ob es zwischen einem Muslim und einem Dhimmi oder einem Dhimmi und einem Dhimmi gewesen ist. Bei Hunden zum Beispiel. Hunde, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, Hunde zu halten, es sei denn für die Landwirtschaft, für die Jagd oder für die Herde. Und die Frage ist jetzt, war es ein Hund außerhalb der drei Bereiche? Dann handelt es sich ebenfalls nicht um Rasb. Handelt es sich um einen dieser drei Bereiche, so braucht man richtigerweise trotzdem keinen Schadenersatz leisten, sondern der Richter würde einem zurechtweisen für das, was man getan hat. Das heißt, es käme zu einer Art Ta'zir, das heißt zu einer Art Strafe, die von der islamischen Scharia nicht festgelegt worden ist. Es kann zum Beispiel eine Geldstrafe sein oder ähnliches, aber entscheidend ist, man braucht für den Rasb, es gibt keinen Daman für den Rasb, man ist kein Daman für diese Art von Rasb, weil es islamisch gesehen eben keinen Wert hat. Ein weiteres Beispiel ist die Haut von Verendetem. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass die Haut von verendeten Tieren durch Zakah, zu Leder verarbeitet werden darf und dementsprechend dann auch daher ist, sofern es sich um ein Tier handelt, das man grundsätzlich essen darf, wie zum Beispiel ein Schaf oder ein Kuh oder ein Pferd. Und deswegen würde man auch hierfür richtigerweise bürgen. Das heißt, auch für diese Haut, selbst wenn sie noch nicht zu Leder verarbeitet worden ist, weil diese Möglichkeit besteht. Insofern hat sie einen Wert. Diejenigen Gelehrten, die der Ansicht sind, dass man die Haut von verendeten Tieren nicht zu Leder verarbeiten darf, bei ihnen natürlich wirkt man nicht. Es handelt sich hierbei ebenfalls nicht um Raspe. Weiteres Beispiel, angenommen der Marsub oder das Marsub ist ein freier Mensch, dann handelt es sich, richtigerweise, oder dann haben wir in diesem Fall nicht, der Raspe in diesem Fall birgt die nicht. Warum? Weil ein freier Mensch nicht gekauft oder verkauft werden kann. Deswegen sollte also der Mahsub, in diesem Fall ein freier Mensch, während der Raspzeit versterben. Ausgerechnet dieser Zeit versterben, weil Allah es für ihn diese Zeit bestimmt hat. Natürlich gemeint es nicht durch sein Verschulden, sondern einfach versterben. Dann handelt es sich hier nicht, dann muss er dafür nicht bürgen. Aber der Mahsub in diesem Fall ist zum Beispiel, wenn er zum Beispiel ein Berufstätiger ist und durch seine Arbeit, durch den Rasp von seiner Arbeit abgehalten wird und normalerweise jeden Tag 100 Euro verdient, dann bürgt der Rasp in diesem Fall für die 100 Euro, aber nicht für den Menschen an sich, wenn er versterben sollte während der Raspzeit. Und sollte der Rasp diesen freien Menschen ausnutzen und ihm zum Arbeiten zwingen, dann steht diesem Mahsub die Ujra eines Arbeiters seinesgleichen zu. Wenn er es freiwillig gemacht hat, das ist seine Sache, dann ist es eine Art Spende. Dann ist er in diesem Fall eine Art Ajir. Ja, wenn er gearbeitet hat freiwillig, dann ist er eine Art Ajir. Somit auch in diesem Fall Amin. Im Weiteren geht es um den Fall, dass man ein Grundstück zu Unrecht bebaut. Stellen wir uns vor, ein Rasib hat auf einem Feld, das er an sich gerissen hat, zu Unrecht ein Gebäude errichtet. Dann haben wir einen Fall, dass dieses Feld an Wert zugenommen hat, aber der Zuwachs ist hier nicht aus dem Mahsub selbst heraus entstanden, sondern von außerhalb. Ne? Weil er hat nicht die Erde irgendwie, die er gestohlen hat, bebaut, sondern, also etwas angepflanzt oder ähnliches, sondern er hat etwas darauf errichtet. Und jetzt ist also der Zuwachs außerhalb und nicht von dem Boden selbst. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, reden hier auch von Raspe. Eine Minderheit sagt, dass es bei Immobilien kein Rasp gibt, aber der Hadith des Propheten, den wir vorhin ja schon gehört hatten, wer auch nur eine Handbreite großes Stück Land zu Unrecht genommen hat, wird damit aus 7 Erden umschlungen sein. Eine andere Überlieferung sagt der Prophet, man rasaba rajulan ardan zulman, laqiya Allah wa huwa alayhi radban. Wer ein Grundstück unrechtmäßig an sich reißt, wird Allah antreffen, während er mit ihm zornig ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Allahumma amin. Insofern hat der Prophet hier das Wort Rasaba verwendet. Das ist eine Form von Rasp. Und deswegen gilt Rasp auch für Immobilien. Und es macht auch logisch keinen Sinn, einen Unterschied zwischen diesen beiden Sachen zu machen. Doch wie gehen wir jetzt mit diesem Fall des Rasp um, wenn der Rasib auf diesem Gebäude etwas errichtet hat? Die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, haben darüber unterschiedliche Ansichten. Die erste Ansicht besagt, man schaut, ob das was mehr Wert hat, das Gebäude, das errichtet worden ist, oder das Grundstück. Sollte das Grundstück wertvoller sein, muss der Rasib das Gebäude entfernen. Natürlich als Alternative, also wenn der Eigentümer des Grundstücks sagt, ich behalte das Gebäude und ich bezahle den Rasib für das Bauen des Gebäudes aus, darf er es behalten, ist kein Problem. Sollte allerdings das Gebäude mehr wert sein, dann zahlt der Rasib den Wert des Grundstücks an den Eigentümer und behält dann sowohl das Grundstück als auch das Gebäude. Das ist die erste Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und die ist auf der Regel aufgebaut, dass man den kleineren von beiden Schäden in Kauf nimmt. Die Problematik an dieser Ansicht, denke ich, ist offensichtlich, denn das führt ja gerade dazu, dass ein Rasib, der sich im Bauen auskennt, ein Land an sich reißt, was Wertvolles drauf baut und dann das Grundstück nur noch ausbezahlen muss, den Eigentümer auszahlen fürs Grundstück, und dann gehört ihm alles. Also sicherlich nicht Sinn der Sache. Die zweite Ansicht stellt den Grundstückseigentümer vor die Wahl und sagt ihm, du hast entweder die Möglichkeit, den Rasib dazu aufzufordern, das Gebäude zu entfernen. Das ist die erste Möglichkeit. Und diese erste Möglichkeit stimmt ein mit dem ersten Fall der ersten Ansicht. Die zweite Möglichkeit ist, man schätzt das Gebäude, dann zieht man die Kosten für das Entfernen dieses Gebäudes ab und den übrigen Betrag zahlt der Grundstückseigentümer an den Rasib. Und im Gegensatz zur ersten Ansicht hat bei dieser zweiten Ansicht der Rasib überhaupt kein Anrecht auf das Grundstück. Die dritte Ansicht besagt, der Rasib hat überhaupt gar kein Anrecht. Und der Rasib ist verpflichtet, das Grundstück genau so wiederherzustellen, wie es ursprünglich gewesen ist. Und diese Ansicht ist auch die richtigste Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, und stimmt auch am ehesten mit den Beweisen und den Grundsätzen überein. Denn was auf Unrecht aufgebaut ist, ist ebenfalls Unrecht. Und wie kann man, wenn er etwas zu Unrecht gemacht hat, ihm nachher auch noch ein Recht zuschreiben? Insofern hat der Rasib die Pflicht, das wieder in den Ausgangszustand zu versetzen, das Feld. Und in dieser Zeit sollte das Feld an Wert verloren haben, muss er die Differenz bezahlen. Und er muss sowieso bezahlen, als wäre er ein Mieter gewesen, dieses Feldes. Taban, wenn wir sagen, der Rasib hat kein Anrecht, weder auf das Feld natürlich und auch nicht auf das Gebäude, was er errichtet hat, gemeint ist entscheidend ist, derjenige, der enteignet worden ist, also der eigentliche Eigentümer dieses Grundstückes, er hat Anrecht darauf, dass er sein Feld so zurückbekommt, wie es vorher gewesen ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann bekommt er die Differenz der Wertminderung. Und das ist damit gemeint. Ansonsten, wenn sie sich einigen auf etwas anderes, zum Beispiel, dass der Rasib, das errichtete Gebäude entfernt und mitnimmt, wenn das möglich ist, das ist eine andere Sache. Oder wenn der Eigentümer sagt, ich bezahle dir so und so viel Euro, lass bitte das Gebäude darauf. Das ist ihre eigene Sache. Aber es geht hier um Recht oder Unrecht. Das erste waren Gebäude. Das zweite Fall oder zweite Möglichkeit ist, dass man auf das Acker oder auf das Land oder auf das Feld Pflanzen bebaut. Pflanzen sind unterschiedlicher Art. Es gibt Pflanzen, die man umpflanzen kann, und es gibt Pflanzen, die man nicht umpflanzen kann. Hat ein Rasib Pflanzen gepflanzt, die man nicht umpflanzen kann, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber ein Urteil gefällt. Im Hadith von Rafi ibn Khadij radiallahu anhu heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man zara'a fi ardi qawmin bi ghayri idhnihim, falaysa lahum min az-zar'i shay'un wa lahu nafaqatuhu. Wer ein Feld anderer ohne ihre Erlaubnis bebaut, steht ihm von der Ernte nichts zu, aber seine Unkosten schon. Also hat der Rasib in diesem Fall kein Recht auf die Saat. Er hat kein Recht auf die Saat, aber er hat Anrecht auf Entschädigungszahlung für den Aufwand. Denn die anderen bekommen ja dadurch praktisch die Ernte. Ja. Und deswegen hat er Anrecht darauf, das Geld für die Samen zu bekommen, die er gepflanzt hat, und alle anderen entstandenen Kosten, die er für den Eigentümer des Feldes aufgebracht hat. Und in dieser Zeit, das heißt praktisch, er wird entschädigt für seinen Aufwand. Und dieser Aufwand ist eben das, was er gekauft hat an Materialien, um dieses Feld zu bebauen. Dazu gehören die Samen und alle anderen entstandenen Kosten. Doch wie schaut es aus, wenn der Eigentümer den Rasib nicht auszahlen kann, weil er einfach nicht flüssig ist, kein Geld hat? In diesem Fall warten wir ab bis zur Erntezeit. Und in dieser gesamten Zeit gilt der Rasib als Mieter dieses Grundstückes. Und danach, bei der 8. Erntezeit, kann man ihn ja auszahlen. Denn dann kann man die Ernte verkaufen und dann ihn dafür ausbezahlen. Das ist die erste Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Die zweite Ansicht besagt ganz einfach, der Rasib muss die Pflanzen alle entfernen. Und der Eigentümer braucht auch nichts zu bezahlen, es sei denn, er macht das freiwillig. Aber wie gesagt, wenn man von seinem Recht absieht, ist immer eine andere Angelegenheit. Das ist nicht unsere Thematik. Die dritte Ansicht unter den Gelehrten lautet, wenn jemand ein Grundstück beschlagnahmt, so war es entweder ein Grundstück, das man mit Pflanzen bebauen kann, vermieten kann oder keines von beiden damit tun kann. Wir unterscheiden also, ob es ein Grundstück ist, das man bebauen kann, das man vermieten kann, das sich vermieten lässt, oder eben nichts von beidem. War es ein Grundstück, das man bepflanzen kann, ist es automatisch ein Musara'a-Vertrag. Darüber haben wir bereits gesprochen. Und wie die Bezahlung konkret aussieht, hängt einfach von dem ab, was in dem jeweiligen Gebiet gang und gäbe ist. Und war es ein Grundstück, das zum Vermieten gedacht ist, besteht automatisch ein Ijara-Vertrag. Diese Ansicht, scheint logisch nachvollziehbar zu sein, aber offensichtlich widerspricht sie dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagen wir zusammengefasst, die erste Ansicht ist die richtigere, weil sie mit dem Hadith übereinstimmt. Wer also etwas gepflanzt hat zu Unrecht, so steht ihm nichts von der Ernte zu, sondern nur das, was er bezahlt hat, um dieses Feld bebauen zu können. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Der zweite Fall, oder das war der erste Fall, es ging jetzt hier um ein Feld, das bebaut wird und bei dem die Saat noch nicht geerntet werden konnte. Sollte es allerdings schon so weit sein, dass die Ernte da ist, dann hat ja der Rasib die ganze Leistung geleistet, dann machen wir daraus einen Ijara-Vertrag. Und wir machen so, als hätte der Rasib dieses Feld gemietet für die gesamte Zeit. Er nimmt seine Ernte, gibt das Feld zurück. Und weil das Feld bekommt jetzt der Eigentümer so zurück, wie es vorher gewesen ist, nach der Ernte. Und der Rasib behält die Ernte für sich, weil das ist, was er selbst geleistet hat. Und er gibt praktisch das Feld so wieder zurück, wie er es genommen hat. Weil die Ernte ist ja schon da. Und der Eigentümer hat in diesem Fall kein Recht auf die Ernte, sondern wie gesagt, nur dass er das Grundstück so zurückbekommt, wie er es eigentlich, wie in dem Zustand, als er praktisch enteignet wurde, als der Rasb stattgefunden hat, meine ich. Der nächste Fall ist, also das war jetzt alles, wenn es Pflanzen waren, die sich nicht umpflanzen lassen, wie zum Beispiel die durch das Umpflanzen eben zerstört werden. Aber es gibt auch Pflanzen, die nicht zerstört werden, wie zum Beispiel Palmen, die man umgraben kann, und andere Bäume. So in diesem Fall haben sie die Möglichkeit, sich darauf zu einigen, dass es dass der Eigentümer diese Pflanzen abkauft. Und wenn er diese Pflanzen abkauft, dann zahlt er den Rasib als Ajir aus, als wäre das ein Ijara-Vertrag gewesen, als hätte er zu ihm gesagt, wir machen zusammen einen Musaqah oder einen Musara'a-Vertrag, du pflanzt mir Bäume an und dann zahle ich für diese Arbeit aus. Ja? Aber nicht, also natürlich beim Musara'a oder Musaqah-Vertrag erhält er etwas von der Ernte, aber das ist hier nicht der Fall, sondern hier als hätte er, würde er einfach nur für seine Leistung bezahlt werden. Jetzt haben wir einen Unterfall noch. Es könnte sein, dass die zwei Personen, um die es geht, der Feldeigentümer und auf der anderen Seite der Rasib, dass sie beide Scharik sind. Dass sie beide Scharik sind jetzt hat der Rasib zu Unrecht auf einem Teil seines Scharik gepflanzt. Da gibt es hier unter den Gelehrten auch diejenige Ansicht, die besagt, dass er umgekehrt, um das auszugleichen, auf dem Feld des anderen, dass der andere auf dem Feld des Rasab wiederum pflanzen darf, um das auszugleichen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Aber nochmal zurück, wenn wir jetzt Pflanzen angepflanzt haben, die sich umpflanzen lassen, und der Rasib weigert sich, diese zu verkaufen, aus welchen Gründen auch immer, dann fordert man eben den Rasib dazu auf, die Pflanzen umzupflanzen. Wenn er sie für sich behalten will, dann pflanzt er sie eben um. Und sollte es dann aber zu einer Wertminderung des Grundstückes kommen, muss der Rasib die Differenz dafür bezahlen. Also zusammengefasst sagen wir, wenn ein Rasib zu Unrecht gepflanzt hat und das Pflanzen sind, die man umpflanzen kann, dann hat der Eigentümer des Feldes nur das Recht, sein Feld wieder zurückzubekommen, wie es ist. Und der Rasib hat die Pflicht, diese Pflanzen umzupflanzen. Muss er Miete bezahlen für diese Phase. Das ist die stärkste Ansicht unter den Gelehrten. Ansonsten, wenn jemand absieht von seinem Recht, das ist natürlich seine Sache. Ja, wenn sie sich auf etwas anderes einigen als eine Form von Sulh, dann gelten eben die Regeln des Sulh. Also noch einmal zusammengefasst, erstens, der Rasib muss die Pflanzen umpflanzen, weil er hat das hinzugefügt aufs Feld, was vorher nicht da war, gegen den Willen des Eigentümers. Er muss Miete zahlen für die gesamte Zeit. Drittens, er muss das Feld so zurückverlassen, wie es vorher gewesen ist. Also sollte Schaden entstanden sein, muss er ihn beseitigen, so eine Grube, muss er sie wieder zuschütten, Wertminderung. Und das ist der vierte Fall, sollte es zu einer Wertminderung kommen des Grundstückes, muss der Rasib die Differenz dafür bezahlen. Und zu guter Letzt für heute, inshallah ta'ala, angenommen, jemand hat das Mahsub ist ein Jagdtier oder ähnliche Tiere, dann hat der Jagdtier wie zum Beispiel ein abgerichteter Hund, ein Greifvogel oder ein Adler, ein Falk, ein Sperber und so weiter. Das sind Tiere, die jagen. Dann richtigerweise gehört alles Gejagte dem Eigentümer des Jagdtieres. Auch wenn man reitet auf einem Pferd, das Mahsub ist, gehört alles, was man darauf gejagt hat, die Beute gehört ebenfalls dem Eigentümer des Pferdes. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.